sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Linken Medienspiegel im Dezember wollen wir uns mit Freihandelsabkommen beschäftigen und hier wollen wir ausgehen von dem CETA und TTIP-Abkommen, die zwischen Kanada, EU bzw. USA, EU durchgeführt werden gerade und hier genauer beleuchten, was diese sind und was ja so Freihandelsabkommen denn sonst so für Auswirkungen haben. Und das wird der Schwerpunkt dieser Sendung sein. Freihandelsabkommen. Freihandelsabkommen waren 1999 mit den Antiglobalisierungsprotesten in Seattle, 2000 in Prag, 2001 in Genua, den endgültigen Scheitern der Freihandelsabkommen in Katar 2002 verbunden, verschwanden dann wieder aus dem Bewusstsein der Bevölkerung, der EU. Die Verhandlungen scheiterten aber nicht wegen der Straßenschlachten und Massenproteste, sondern da sich die Länder des globalen Südens zusammenschlossen. Vielleicht das NAFTA-Abkommen, das am 01.01.2004 in Kraft trat und durch den Aufstand der Zapatisten beantwortet wurde, blieb noch in bleibender Erinnerung. Dieses nordamerikanische Handelsabkommen markierte bereits die Hinwendung der USA und EU zu regionalen Wirtschaftsabkommen, um den Zusammenschluss der Länder des globalen Südens zu spalten. Dies störte die hiesige Bevölkerung wenig, da sie ja von den Abkommen profitiert. Billiger Kaffee und Co. Seit den Verhandlungen von CETA und TTIP, also Freihandelsabkommen zwischen EU und Kanada, CETA, und zwischen USA und EU, TTIP, hat sich das Desinteresse gelegt. Es könnte ja zu gleichberechtigten Verhandlungen kommen und etwas vom eigenen Wohlstand verloren gehen und nicht nur zum Beispiel der Senegal seine Fischgründe verkaufen und den Markt für subventionierte EU-Agrarprodukte öffnen. Wir wollen in unserem Schwerpunkt das TTIP-CETA-Abkommen näher betrachten, ehe wir weitere Abkommen, die die EU gerade ratifiziert, genauer unter die Lupe nehmen. Im Folgenden hört ihr vier kurze Beiträge zum CETA und TTIP. Die ersten beiden Beiträge sind vom Münchner Umweltinstitut. Dann hört ihr von Compact die Petition, die Europäische Bürgerinitiative, den Text dazu und abschließend noch von Digital Courage einen Bericht dazu, dass Claude Juncker zum 60. Geburtstag die erste 1 Million Unterschrift unter die Europäische Bürgerinitiative gegen CETA und TTIP übergeben wurde. Musik. transatlantischen Freihandelsabkommen CETA und TTIP. Derzeit verhandelt die Europäische Union unter anderem die Freihandelsabkommen TTIP mit den USA und CETA mit Kanada. Diese Abkommen gefährden in hohem Maße die europäischen Umwelt- und Verbraucherschutzstandards und müssen aus diesem Grund dringend verhindert werden. Sie setzen die bäuerliche Landwirtschaft in Europa zusätzlicher Konkurrenz um immer billigere Produkte aus, können sich als Einfallstor für Gentechnik erweisen. Beide Abkommen enthalten zudem Investitionsschutzkapitel, die es Konzernen erlauben, Staaten auf Schadensersatz zu verklagen, wenn politische Entscheidungen den Wert von Investitionen oder Gewinnerwartungen schmälern. Deshalb hat sich ein Bündnis aus verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen gegründet, das einen sofortigen Verhandlungsstopp fordert. Neben verschiedenen Protestaktionen haben wir eine europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA gestartet. Doch nicht nur hier, sondern auch in Kanada und den USA gibt es Widerstand gegen eine neue Generation von Freihandelsabkommen, die nur den Interessen großer Konzerne dient. Das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA. Von 2008 bis Sommer 2014 verhandelte die Europäische Union mit Kanada über das Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz CETA. Wie das Schwesterabkommen TTIP, das die EU mit den USA verhandelt, gehört es zu einer neuen Generation von Freihandelsabkommen, die Umwelt, Verbraucherschutz und Demokratie bedrohen. Seit 2 Jahren gibt es immer wieder Meldungen, dass das CETA kurz vor dem Abschluss steht. Dennoch wird munter weiter verhandelt. Zuletzt wurde ein für den 8. Mai angesetzter Termin des Rates der nationalen Handelsminister in Brüssel, an dem das ausgearbeitete Abkommen bestätigt werden sollte, kurzfristig abgesagt. Im Sommer 2014 wurden die Verhandlungen jedoch tatsächlich beendet. Bevor das Abkommen in Kraft tritt, muss es ratifiziert werden. Dafür ist die Zustimmung der Parlamente notwendig. Insgesamt müssen das kanadische Bundesparlament, das Europäische Parlament, die Parlamente der 28 Mitgliedstaaten und in einigen davon, wie zum Beispiel Deutschland und Belgien, auch regionale Kammern, bei uns der Bundesrat zustimmen. Wenn nur ein Parlament das Abkommen ablehnt, ist es insgesamt gescheitert. Die Ratifizierung im Europäischen Parlament wird nicht vor Herbst 2015 stattfinden. Stopp TTIP. Selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA. Die Europäische Union verweigert uns eine offizielle europäische Bürgerinitiative, EBI, gegen TTIP und CETA. Jetzt organisieren wir sie zusammen mit 250 Organisationen aus ganz Europa einfach selbst. Und der Text ist, den ihr unterzeichnen könnt, online zu finden, zum Beispiel bei Compact. Und er lautet: Wir fordern die Institutionen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten dazu auf, die Verhandlungen mit den USA über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP zu stoppen, sowie das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen CETA mit Kanada nicht zu ratifizieren. Wichtigste Ziele: Wir wollen TTIP und CETA verhindern, da sie diverse kritische Punkte wie Investor-, Staats-, Schiedsverfahren und Regelungen zur regulatorischen Kooperation enthalten, die Demokratie und Rechtsstaat aushöhlen. Wir wollen verhindern, dass in intransparenten Verhandlungen Arbeits-, Sozial-, Umwelt-, Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards gesenkt sowie öffentliche Dienstleistungen, zum Beispiel Wasserversorgung und Kulturgüter, dereguliert werden. Die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative unterstützt eine alternative Handels- und Investitionspolitik der EU. EU-Präsident Juncker erhält 1 Million Unterschriften gegen TTIP. Brüssel am 9. Dezember. Das Bündnis Stopp TTIP überreicht EU-Präsidenten Jean-Claude Juncker zum 60. Geburtstag mehr als 1 Million Unterschriften gegen TTIP und CETA. Massive Kritik an Freihandelsabkommen. In dem Bündnis arbeiten mehr als 240 Organisationen aktiv gegen Freihandelsabkommen zwischen der EU, den USA und Kanada. Denn an diesen Verhandlungen gibt es massive Kritik. Lobbyisten großer Konzerne verhandeln mit der nicht demokratisch gewählten Kommission der EU hinter verschlossenen Türen. Ziel der Verhandlungen ist es, private Schiedsgerichte einzurichten, vor denen Konzerne Staaten verklagen können, wenn durch staatliche Regulierung die in Zukunft erwarteten Gewinne betroffen sein könnten. Das klingt absurd und ist es auch. Aktuelles Beispiel ist die Klage von Vattenfall gegen Deutschland. Darum, wir wollen keine roten Teppiche für Konzerne, die uns verklagen. Standards werden unterwandert. Umweltorganisationen sehen eine Gefahr von Umweltschutzstandards. Arbeitnehmerinnenvertreter sehen nationale und europäische Arbeitsrechte unter Beschuss. Digital Courage lehnt TTIP, CETA und Co. auch deshalb ab, weil der deutsche und der europäische Datenschutz durch diese Abkommen ausgehebelt werden. Nein zu TTIP aus Gründen des Datenschutzes. Mit dem Abkommen soll es Unternehmen erleichtert werden, Daten aus Europa in die USA zu transportieren. Dort werden sie gespeichert, ausgewertet und weiterverkauft. In den USA unterliegen Daten aber nicht mehr dem europäischen Recht. Datenhandel steht bei TTIP weit über Datenschutz. In allen Dokumenten, die zu CETA, TTIP und Co. bisher bekannt sind, ist ausdrücklich von Datenhandel, Datenspeicherung, Datenauswertung die Rede. Auf Abkommen, die das vorsehen, warten Konzerne mit Geschäftsmodellen, die einer kommerziellen Überwachung gleichkommen. Versicherung, Krankenkassen, Werbeindustrie und die Gesundheitsbranche drängt in Richtung Handel mit privaten Daten, weil unsere Daten Milliarden wert sind. Helfen Sie, die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative zum Erfolg zu führen. Artikel zu den Geschwistern von TTIP verlassen wir den Bereich des Abkommens, das auch als Wirtschafts-NATO gegen den Rest der Welt bezeichnet wird, und wenden uns den Geschwistern von TTIP zu, mit einem Artikel ebenfalls vom Münchener Umweltinstitut. Freihandelsabkommen. In den letzten Wochen hat das Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP, einige öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Das ist gut, denn das Abkommen hätte großen Einfluss in sehr vielen Bereichen unseres Lebens. Es stellt eine Gefahr für den Verbraucherschutz, die Umwelt und die Demokratien der EU und den USA dar und erschwert die Nutzung wirtschaftlicher Chancen für die armen Länder des Südens. Weit weniger öffentliche Aufmerksamkeit haben jedoch viele andere Freihandelsabkommen bekommen, welche die EU oder ihre Mitgliedsländer bereits abgeschlossen haben oder gerade jetzt verhandeln. Es entsteht der Eindruck, dass das TTIP so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es das erste Mal ist, dass die Europäerinnen und US-Amerikanerinnen sich von einem anderen, ebenso starken Partner bedroht fühlen. Das ist schade, denn auch die Abkommen mit wirtschaftlich schwächeren Partnerländern, in denen sämtlich auf die Umwelt, die Arbeitnehmerinnen und die bäuerliche Landwirtschaft keine Rücksicht genommen wird, hätten Aufmerksamkeit und öffentlichkeitswirksame Opposition verdient. Hier gilt es besonders, die EPAs zu erwähnen. EPAs, European Partnership Agreement. unfairer Handel mit ehemaligen Kolonien. Seit dem Jahr 2000 verhandelt die EU mit Staaten in Afrika, der Karibik und dem Pazifik über die Economic Partnership Agreements EPA. Davor hatten die meisten ehemaligen Kolonien aus diesen Regionen einen bevorzugten Marktzugang in die EU. Im Verhältnis dazu bedeuteten die EPAs vor allem eins, eine Marktöffnung in diesen Ländern für Produkte aus der EU. Billige Produkte aus der überlegenen Industrie und der hochsubventionierten Landwirtschaft Europas können so die Märkte des Südens fluten. Der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und dem lokalen Handwerk werden die Entwicklungsmöglichkeiten genommen. So wird Armut verschärft und es steht Abhängigkeit von Lebensmittelimporten. In den letzten Jahren dringen vermehrt Restprodukte aus der Massentierhaltung auf die Märkte Afrikas. Was genau die neuen Wirtschaftsabkommen mit der EU für afrikanische Länder zum Beispiel bedeutet, wollen wir mit einem Ausschnitt aus einem Artikel aus dem Le Monde Diplomatique vom September 2014 betrachten. Unfair Trade. Die neuen Wirtschaftsabkommen mit der EU übervorteilen die westafrikanischen Länder. Unlängst hatte die EU Grund zum Feiern. Nach 10 Jahren zähen Rings hatte sie den Widerstand vieler Länder Afrikas gegen neue Freihandelsverträge überwunden. Am 10. Juli unterzeichneten die Staatschefs der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der EU. Am 22. Juli folgte die Paraphrasierung des Abkommens mit den Ländern des südlichen Afrikas. Am 25. Juli ratifizierte Kamerun ein eigenes Wirtschaftsabkommen. Einziger Wermutstropfen für die EU. Die Länder Ostafrikas machten nicht mit. Sie weigerten sich, auf die bislang unentbehrlichen Einfuhrzölle zu verzichten, ohne eine echte Gegenleistung zu erhalten. Mit gutem Grund. Denn die jetzt abgeschlossenen Wirtschaftsabkommen sehen vor, dass die afrikanische Seite die Zölle auf 3/4 der EU-Exportprodukte abschafft. Während die Europäer lediglich zusagen, dass die Importe aus Westafrika unverändert abgabenfrei bleiben. Eine Mogelpackung, die gegenüber der alten Regelung eine Verschlechterung bedeutet. Wie konnte es zu diesem Desaster kommen? Seit 2008 widersetzen sich die Staaten Westafrikas dem zollpolitischen Druck aus Brüssel. Unterstützt werden sie von starken, in diversen Netzwerken organisierten sozialen Bewegungen wie dem Third World Network Africa in Accra, Ghana, der Plattform der zivilgesellschaftlichen Organisation Westafrikas gegen das Cotonou-Abkommen in Dakar, Senegal, oder dem Netzwerk westafrikanischer Bauernorganisation und Agrarproduzenten ROPA in Ouagadougou, Burkina Faso. Wie hat es die EU geschafft, die bislang renitenten afrikanischen Regierungen quasi umzudrehen? Ein Blick zurück. 1995 legten lateinamerikanische Bananenproduzenten eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation ein, die auch von der USA unterstützt wurden. Die US-Regierung störte sich stets an den Handelspräferenzen, die Brüssel den Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks seitdem diese nach dem Lomé-Abkommen, das noch aus den 1970er Jahren stammt, zollfreien Zugang zum europäischen gemeinsamen Markt genossen. Das WTO-Schiedsgericht verurteilte die EU dazu, bis spätestens 2007 das bisherige System der einseitigen Präferenzen durch Vereinbarungen auf Gegenseitigkeit zu ersetzen. Dem Cotonou-Abkommen vorgesehenen EPAs, also Wirtschaftsabkommen, sollten diese Vorgaben umsetzen. Innerhalb der von der WTO gesetzten Frist haben jedoch erst die Karibikstaaten ein regionales Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. 43 AKP, also Afrika-Karibik-Pazifik-Länder, haben sich dagegen gar nicht bewegt. Weitere 20 hat nur separate Übergangsabkommen mit der EU abgeschlossen. Die neuen Wirtschaftspartnerschaften verweigerten sich vor allem sehr arme Länder, die zu der Gruppe der am wenigsten Entwickelten gehören. Denen kommt bislang das 2011 von der EU beschlossene Programm Alle Waren außer Waffen zugute, das ihnen gestattet, ihre Produkte zollfrei auf den europäischen Markt zu bringen. Zu den Verweigerern gehören aber auch die westafrikanischen Länder Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde und Nigeria. Um diese zur Aufgabe ihres Widerstands gegen eine Neuregelung zu zwingen, stellt die EU ein Ultimatum. Sollten bis 1. Oktober 2014 keine weiteren regionalen Partnerschaftsabkommen unterzeichnet sein, werde man die Exporte aus Nicht-LDC, also Low Developed Countries, mit Zöllen belegen. In der Brüsseler Kommission ist heute die Generaldirektion Handel für die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zuständig, während es beim Lomé-Abkommen noch die Direktion Entwicklung und Zusammenarbeit gewesen war. Einige Regierungen haben immerhin versucht, den drohenden Schaden zu begrenzen. Die EU sollte keine merkantilistische Politik betreiben und ihre Handelsinteressen nicht offensiv verfolgen, schrieben im März 2005 die britischen Minister für Handel und für internationale Entwicklung in einer gemeinsamen Erklärung. Die EU sollte sich in der WTO dafür einsetzen, auf die volle Umsetzung der geforderten Reziprozität zu verzichten und sich stattdessen auf entwicklungspolitische Ziele zu konzentrieren. In Großbritannien wird die öffentliche Meinung von großen Entwicklungsorganisationen wie Oxfam oder Friends of the Earth beeinflusst, während die Regierung die Interessen der Industrie vertritt, die auf das Wachstum der afrikanischen Volkswirtschaften setzt. Im Mai 2006 verabschiedete der EU-Ausschuss der französischen Nationalversammlung einstimmig einen Report, in dem es hieß, in Afrika werden in wenigen Jahren mehr Menschen mit weniger als einem Dollar pro Tag leben als irgendwo sonst auf der Welt. Können wir wirklich die Verantwortung dafür übernehmen, unter Berufung auf die WTO-Regeln Afrika noch mehr ins soziale Chaos zu führen? Auch das Europäische Parlament formulierte viele Einwände gegen die EPAs, also die Wirtschaftsabkommen, schlug sich aber letztlich auf die Seite der Kommission. Nur auf Druck der Handels- und Entwicklungsministerien von Dänemark, den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien und Irland fand sich die Kommission zu kleinen Zugeständnissen bereit. Auf der afrikanischen Seite ebnete 2011 Alassane Ouattara, der frisch gewählte Präsident der Elfenbeinküste, den Weg für das Beitrittsgesuch der ECOWAS-Länder zum Abkommen mit der EU. Als überzeugender Liberaler machte Ouattara aus seinem Engagement für das Freihandelsabkommen kein Geheimnis, erzählt Kaik Tidiane Dijé, Direktor des Netzwerks Pascal. Schließlich geht es darum, die Zollfreiheit für ivorische Exportgüter wie Thunfisch, Bananen, Kakao zu bewahren. Nach zunächst heftigem Widerstand schwenkte auch Senegal auf das EPA, also Wirtschaftsabkommenprojekt, ein, weil es hofft, zum bevorzugten Partner der EU in Westafrika zu werden. Auch Nigeria zeigte sich gesprächsbereit, da es auf westliche Unterstützung im Kampf gegen die Terrorgruppe Boko Haram hofft. Aussicht für Westafrika trüben sich weiter ein. Das Nahrungsmitteldefizit ist von 2000 bis 2011 von 11 Millionen auf 2,9 Milliarden Dollar angewachsen. Und die Bevölkerung dürfte bis 2030 von derzeit 340 Millionen auf 510 Millionen Menschen anwachsen. Die geschwächte Verhandlungsposition, die Afrika dazu zwingt, für eine riskante Öffnung der eigenen Märkte viele Arbeitsplätze in den eigenen Exportbranchen zu opfern, hat auch mit Abhängigkeiten zu tun. So finanzieren die Europäer nicht nur regionale Integration, etwa für den Haushalt der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion, sondern auch für die Treffen der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung der EU und der AKP-Staaten und die Fortbildung von Experten. Die afrikanischen Regierungen schwächen aber ihre Position auch selber, indem sie sich an Expertenratschläge statt an praktischen, lebensnahen Engagement ihrer Bürger orientieren. So regen die zivilgesellschaftlichen Organisationen Westafrikas an, die Region als ein einziges großes Least Developed Countries zu deklarieren, für das Sonderregeln in der WTO gelten sollen. Sie fordern ferner eine Finanztransaktionssteuer von 1,5% auf Geschäfte an den Börsen der ECOWAS-Länder, um die Zollabgaben zu finanzieren, die bei der Aufkündigung des EPAs für Elfenbeinküste und Ghana anfallen. Mamadou Kisoko, Ehrenpräsident des Bauernnetzwerkes Robka, klagte im Oktober 2013: Die Staatschefs sind schlecht beraten. Wir verstehen nicht, was sie davon abhält, die sozialen Bewegungen zu konsultieren, aber sie vertrauen nur den Bürokraten. Bevor man über das Leben von Millionen Menschen entscheide, müssten diese selbst befragt werden. Inzwischen hört man aus der EU-Kommission, die Frist für die Ratifizierung des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens könne womöglich bis Oktober 2016 verlängert werden. Der Kampf ist noch nicht entschieden. Mit der November-Ausgabe der Lateinamerika-Nachrichten wenden wir uns Guatemala zu und den dortigen Protesten gegen ein Abkommen zwischen den USA und Guatemala. Und der Artikel heißt: Verhagelte Ernte nach massiven Protesten wird das im Juni beschlossene Ley Monsanto in Guatemala wieder aufgehoben. Nur wenige Monate war das umstrittene Monsanto-Gesetz in Guatemala in Kraft. Anfang September stimmte der Kongress unter dem Druck der Bevölkerung mehrheitlich für die Aufhebung des Dekrets. Er bricht damit eine Vereinbarung des umstrittenen DR-CAFTA-Freihandelsabkommens. Monsanto ist der Gigant unter den Konzernen, die gentechnisch verändertes Saatgut produzieren. Das 1901 gegründete US-Agrarunternehmen mit Niederlassungen in 61 Ländern kontrolliert 80% des Markts. Den Rest teilen sich Bayer, Syngenta und DuPont. Monsanto verkauft unter anderem Breitbandherbizide mit dem Wirkstoff Glyphosat sowie transgene Maissorten und nutzt Biotechnologie zur Erzeugung gentechnisch veränderter Feldfrüchte. Der enorme Einfluss Monsantos spiegelt sich auch in der legislativen Praxis wider. Ganze Gesetze werden dem Großkonzern buchstäblich auf den Leib geschneidert und nach ihm benannt. So zuletzt in Guatemala, als am 26. Juni 2014 das Ley Monsanto als Dekret 19/2014 im Amtsblatt veröffentlicht wurde und somit in Kraft trat. Zuvor hatte der guatemaltekische Kongress der Gesetzesvorlage zugestimmt. In der Folge kam es zu massiven Protesten von großen Teilen der Bevölkerung. Mit Erfolg. Bereits Anfang September kippte der Kongress das Gesetz wieder. 117 der 158 guatemaltekischen Abgeordneten stimmten für eine Aufhebung des Gesetzes. Die überwiegend kleinbäuerlich geprägte Gesellschaft Guatemalas hat allen Grund für ihre Ablehnung, denn Monsanto nimmt genetische Änderungen an einheimischen Samen vor und meldet anschließend ein Patent für dieselben an. Auf Grundlage des Ley Monsanto wäre der Konzern berechtigt, somit alljährlich Geld von guatemaltekischen Bauern und Bäuerinnen zu verlangen, auch wenn es sich nicht um Hybridsorten handelt und das Saatgut nicht jährlich neu gekauft werden muss, sondern vermehrt werden kann. Gerechtfertigt wurde das nun gekippte Gesetz von Regierungsseite mit dem Schutz von Pflanzensorten. Dabei war die Verabschiedung des Ley Monsanto mit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen den USA, Zentralamerika und der Dominikanischen Republik, DR-CAFTA, schlichtweg vertraglich festgelegt. Es war gar eine Vorbedingung der US-Regierung für dessen Zustandekommen. DR-CAFTA nimmt niedrige Arbeits- und Umweltstandards billigend in Kauf und bedroht die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Zentralamerika vor allem mittels durch Subventionen verbilligter US-Exporte. Der Schutz von Samen und Pflanzen schützt nicht die Interessen der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Gesetze wie das Ley Monsanto flexibilisieren die Aussaatregistrierung und erlauben Konzernen, sich das Saatgut anzueignen. Zudem gefährden oder verhindern derartige Beschlüsse durch die vertraglich festgelegte Abhängigkeit von Großunternehmen die Ernährungssouveränität der betroffenen Staaten. Durch die Kontrollmöglichkeiten der Konzerne werden Kleinbauern und Kleinbäuerinnen abhängig von Monsanto und Co. Wer nicht zahlt, muss mit hohem Geld oder sogar Freiheitsstrafen rechnen. Der Saatgutmarkt wird mehr und mehr monopolisiert. Der Politik werden zunehmend Spielräume und Einflussmöglichkeiten entzogen. Oder die amtierenden PolitikerInnen übernehmen das gleich selbst. Am besten, wenn sie die Bevölkerung abgelenkt glaubt. Nicht zufällig wurde das Ley Monsanto in Guatemala während der Fußball-WM verabschiedet. Aufmerksamkeit erregte es trotzdem. Über soziale Netzwerke verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer und brachte eine massive Protestwelle ins Rollen, wie es sie nicht nur in Guatemala auch schon während der Verhandlungen des CAFTA-Abkommens gegeben hatte. Die Unterzeichnung des DR-CAFTA-Abkommens im Jahr 2005 ist eine Konsequenz des Scheiterns von FFTA. Unter diesem Namen hatten vornehmlich die USA versucht, ein Freihandelsabkommen voranzutreiben, das alle 34 Staaten in Nord-, Süd- und Mittelamerika sowie in der Karibik, mit Ausnahme Kubas, umfassen sollte. DR-CAFTA verpflichtet die Staaten Mittelamerikas sowie die Dominikanische Republik, bis 2015 alle Importhürden für die US-Waren abzubauen und garantiert US-Unternehmen so den uneingeschränkten Zugang zum mittelamerikanischen Markt. Umgekehrt erhalten Waren aus Zentralamerika besseren Zugang zum US-Markt. DR-CAFTA reiht sich dabei in eine lange Liste bi- und multilateraler Freihandelsabkommen, die seit dem PAT innerhalb der Welthandelsorganisation WTO nach der Konferenz in Hongkong 2005 abgeschlossen wurden und werden. Aktuellste Beispiele dafür sind die jüngst abgeschlossenen Verhandlungen zu CETA zwischen der EU und Kanada sowie die derzeitigen Verhandlungen zu TTIP zwischen den USA und der EU. Mit ihrer Ablehnung von rein kapitalfreundlichen Gesetzen wie dem Ley Monsanto und Freihandelsabkommen zwischen ungleichen Partnern steht die guatemaltekische Bevölkerung nicht allein. Im Gegenteil, auch in anderen lateinamerikanischen Staaten gab und gibt es massiven Protest und Widerstand gegen die jeweilige nationale Variante des Monsanto-Gesetzes und der entsprechenden Freihandelsabkommen. Mit der jetzigen Aufhebung des Ley Monsanto in Guatemala und den damit verbundenen Vertragsbruch von DR-CAFTA ist allerdings ein Präzedenzfall geschaffen worden, dessen Auswirkungen derzeit noch kaum abzuschätzen sind. Freihandelsabkommen EU-Ecuador. Am 17. Juli beendeten die Europäische Union und Ecuador ihre Gespräche über ein gemeinsames Handelsabkommen mit der vorläufigen Vertragsunterzeichnung. Vor Inkrafttreten der Vereinbarung befindet sich das Dokument zurzeit noch beiderseitig im Ratifizierungsprozess durch die Parlamente und zuständigen Gremien sowie in der rechtlichen Prüfung. Anhand der am 23. September erstmals veröffentlichten Vertragstexte ist nun offensichtlich, dass sich die Befürchtungen eines reinen Freihandelsabkommens nach dem Vorbild der bereits in Kraft befindlichen Vereinbarung zwischen EU, Peru und Kolumbien bewahrheitet haben dürften. Politische Entwicklung. aus den ursprünglichen Verhandlungen zwischen der EU und den fünf Staaten der Andengemeinschaft stieg nach Venezuela und Bolivien 2009 auch Ecuador aus. Präsident Rafael Correa verwies damals auf Bestandteile des Abkommens, welche das Recht auf eine nationale Wirtschaftsentwicklung beschnitten und auch die verfassungsmäßige Pflicht zum Schutz der Natur unterminieren würden. Er verkündete im staatlichen Fernsehen am 23. Mai 2009, die Europäische Union mag ihm hübsche Namen geben, aber die eingeschlagene Richtung solle uns zu einem Freihandelsabkommen führen und das akzeptieren wir nicht. Infolgedessen kam es zunächst nur zu dem Freihandelsabkommen zwischen der EU, Kolumbien und Peru. Bislang konnte Ecuador trotz des Ausstiegs aus den Andengemeinschaftsverhandlungen von den Bestimmungen des allgemeinen Zollpräferenzsystems profitieren, welches ärmeren Ländern Zollerleichterungen bei der Einfuhr von Waren in die EU ermöglicht. Im Bereich der nicht aus dem Erdöl stammenden Exporte mit einem Anteil am nationalen Haushalt von 2,3 Milliarden, also 12,5%, ist die EU Ecuadors wichtigste Exportzielregion. Seit der Revision des allgemeinen Zollpräferenzsystems im Januar diesen Jahres wären zollvergünstigte Exporte in die EU jedoch für Ecuador ab Ende Dezember 2014 nicht mehr möglich gewesen. Aufgrund der Handelskonkurrenz durch das bestehende Abkommen zwischen EU und Nachbarstaaten Kolumbien und Peru schien die ecuadorianische Regierung sich gezwungen zu sehen, die Verhandlungen im vergangenen Jahr wieder aufzunehmen. Während die Außenhandelspolitik Ecuadors in den vergangenen Jahren vor allem zum Ziel hatte, die Abhängigkeit im Rohstoffsektor und der Primärproduktion im Agrarbereich zu senken und verstärkt auf Produktion höherwertiger Güter und Stärkung des Dienstleistungsmarktes zu setzen, markiert das Freihandelsabkommen mit der EU nun einen entscheidenden politischen Wendepunkt. Regelung des Abkommens. Die nun vorgelegte Übereinkunft knüpft unmittelbar an die beiden bereits in Kraft befindlichen Freihandelsabkommen der Nachbarstaaten Peru und Kolumbien an. Diese enthalten Regelungen in den Bereichen sektoraler Marktzugänge, Einfuhrquoten, Exportbesteuerung und Zölle für Güter und Dienstleistungen sowie normative Bestimmungen zu Investitionen, freiem Kapitalverkehr und Patentrecht. Wichtiger Verhandlungsgegenstand war für Ecuador zunächst die Export- und Einfuhrbedingungen im Bereich der Agrarprodukte. Während einerseits graduell sinkende Einfuhrzölle beim Export in die EU festgelegt wurden, wird Ecuador zugleich seine Märkte für den Import europäischer Produkte öffnen. Die Liberalisierung der nationalen Gütermärkte geschieht dabei für verschiedene Produktgruppen in unterschiedlichen Etappen mit einigen wenigen Ausnahmen. Von den künftigen Regelungen dürften im Agrarbereich insbesondere die Bananenproduzenten profitieren, da sie ihre Produkte langfristig zu gleichen Bedingungen wie Konkurrenten in den Nachbarländern in die EU einführen können. Bananen sind mit einem jährlichen Handelsvolumen von 281 Millionen Euro Ecuadors wichtigstes Agrarexportgut. Sie werden mit 64% der Gesamtanbauflächen jedoch in erster Linie von Großproduzenten angebaut, die den Abschluss des Abkommens begrüßten. Kritik trifft vor allem die Öffnung der Warenmärkte, in denen eine Großzahl Kleinproduzenten tätig ist. Besonders beim Gemüse- und Obstanbau, aber auch bei Milchprodukten ist die Furcht groß, dass der Binnenmarkt mit konkurrenzlos günstigen, weil subventionierten EU-Produkten überschwemmt werden könnte. Zugleich werden nicht nur die Konsumgütermärkte, sondern auch die Saatgut-, Dünger- und Pflanzenmittel umfassenden Inputmärkte geöffnet. Hier gilt die Befürchtung einen zunehmenden Verlust an Agrobiodiversität, einer möglichen Zunahme der Bodendegradation, etwa durch übermäßigen Düngemitteleinsatz und letztlich dem Verlust der für eine souveräne Ernährung wichtigen fruchtbaren Ackerböden. Ein erleichterter Zugang zu den ecuadorianischen Warenmärkten soll neben dem Agrarbereich auch für industriell gefertigte Güter geschaffen werden. Diese spielen aufgrund des geringen Anteils an Ecuadors Exporten in Verhandlungen jedoch eine untergeordnete und weniger umstrittene Rolle. Der erleichterte Import von Pharmazeutika dürfte allerdings entsprechend des geforderten gestärkten Patentrechts eine finanzielle Mehrbelastung des Gesundheitssystems darstellen. Inwiefern jedoch mögliche Preisanstiege auch den Ausschluss insbesondere ärmerer Bevölkerungsgruppen treffen, ist zurzeit nicht absehbar. Wichtiger Verhandlungsgegenstand war auch die Bestimmung zum Dienstleistungshandel und Unternehmensrechten. Ein großes Interesse bestand seitens der EU vorwiegend im erleichterten Markteintritt für europäische Unternehmen in den Bereich Telekommunikation, Finanzen, Umwelt und Logistik. Dabei soll ausländischen Unternehmen in Ecuador der vollständige Zugang zu den öffentlichen Infrastrukturen sowie die Nutzung oder Ausbeutung von Energie, Transportwesen, nicht erneuerbaren Ressourcen, Raffinerie von fossilen Brennstoffen, Biodiversität, genetischem Erbe und Wasser zugestanden werden. Neben den weitgehenden unternehmerischen Freiheiten können allerdings die vollständige oder teilweise Übernahme von ecuadorianischen Firmen durch europäische Unternehmen durch die zuständigen Behörden gestoppt werden. Weitere durch die ecuadorianische Regierung hervorgehobene Kompromisse seitens der EU betreffen starke Einschränkungen des Landerwerbs zu nationaler Sicherheit und den Immobilienerwerb in Grenz- und Küstenregionen durch ausländische Personen. Diese Regelungen sind jedoch in Freihandelsabkommen üblich und stellen daher kaum wirkliche Verhandlungserfolge dar. Wenn auch Gegenstand intensiver Diskussion, werden die zukünftigen Regelungen im Bereich der öffentlichen Beschaffung weitestgehend mit dem bisherigen Abkommen zwischen EU, Peru und Kolumbien korrespondieren. Dabei ist jedoch noch nicht endgültig klar, ob die durch die EU geforderten Gesetzesnormen von Transparenz und Gleichbehandlung umgesetzt werden. Diese stehen den bisherigen Verfassungsregelungen zur Bevorzugung einheimischer Firmen entgegen. Mit Ausnahme des Verteidigungssektors dürften diese Regelungen europäische Firmen den Markt der öffentlichen Beauftragungen öffnen. Dieser umfasst vor allem die Regierungsstellen, öffentliche Universitäten, Unternehmen und Banken. Es ist ein Freihandelsabkommen. Öffentlich bekundete Präsident Correa und sein Außenhandelsminister bis zuletzt, dass man sich nicht den Freihandelsbedingungen der EU ausliefern würde und mit Blick auf sensible Produktbereiche und vor allem rechtlichen Forderungen, etwa in der öffentlichen Beschaffung, besser als Peru und Kolumbien verhandelt hätte. Tatsächlich beinhaltet das neue Abkommen zwischen EU und Ecuador alle Charakteristika der bestehenden Freihandelsabkommen, wenn auch in einigen der landesspezifischen Zusatzregeln etwas bessere Quoten erzielt worden sein mögen. So bedeutet diese den gleichen Handel nur zu einem besseren Preis. Zudem belegen die Anfang Oktober aufgetauchten geheimen Abhörprotokolle der Verhandlungen deutlich, dass diese, anders als zuvor von ecuadorianischer Seite behauptet, nicht auf Augenhöhe geführt wurden. Die EU setzte zur Durchsetzung der eigenen Forderung gezielt auf Ecuadors Zugzwang zu einem erfolgreichen Abschluss, der in der hohen Staatsverschuldung und Exportkonkurrenz seiner Nachbarstaaten begründet liegt. So entgegnete der europäische Handelskommissar, auf Ecuadors Wunsch, ein Handelsabkommen mit Schutzklauseln abschließen zu wollen, damit, dass die EU nur Freihandelsabkommen verhandelt, dass Ecuador seine Verfassung reformieren muss, die kritischen Haltungen gegen bilaterale Investorenabkommen überwinden sollte. Das Ende der Bürgerrevolution. Im Jahr 2006 trat Ecuadors Präsident Rafael Correa an, die politische, soziale und wirtschaftliche Lage des Landes im Rahmen seiner Bürgerrevolution zu verbessern und gerechter zu gestalten. Dabei sollte ein unabhängiger und starker Staat auf Basis der seit 2008 geltenden Verfassung den Menschen und die Umwelt in den Mittelpunkt stellen. Markt, Wachstum und die Bedingungen der Interessen der alten Eliten sollten der Stärkung sozialer Programme, Infrastruktur und einer gerechten Umverteilung zugunsten der ärmeren Bevölkerungsteile weichen. Wenn auch die wirtschaftliche Situation des Landes in den vergangenen Jahren gestärkt werden konnte, sitzt die hohe Staatsverschuldung der Regierung nach wie vor im Nacken. Die ecuadorianische Wirtschaftspolitik, die eine Finanzierung der nötigen sozial- und umweltpolitischen Maßnahmen zu einer langfristigen Entwicklung weg von der starken Rohstoffabhängigkeit zuließe, dürfte auch innenpolitische Spuren hinterlassen haben. Die schon länger gehegten Forderungen von seitens konservativer Wirtschaftskräfte nach einer Neuausrichtung der Außenhandelspolitik, einer wirtschaftlichen Öffnung, nicht zuletzt deshalb kann das Ergebnis der Verhandlungen auch als warnendes Zeichen der Rückkehr einer politischen rechten Elite in Ecuador gedeutet werden, obgleich die Ratifizierung durch das Parlament, die Nationalversammlung in Ecuador, noch aussteht, deutet sich mit diesem Abkommen unter Umständen eine politische Zeitenwende an. Die Idee des ecuadorianischen Präsidenten Rafael Correa, eine souveräne, unabhängige Entwicklungsstrategie in Form der Bürgerrevolution verfolgen zu können, welche sich nicht den Abhängigkeiten eines euphemistischen, Freihandel genannten Handelsdiktats unter amerikanischer oder europäischer Führung ausliefert, hat angesichts des neuen de facto Freihandelsabkommens mit der EU einen erheblichen Rückschlag erlitten. Blutige Ergänzung der Wirtschaftsabkommen. In unserem letzten Artikel wieder aus den Lateinamerika-Nachrichten wenden wir uns Kolumbien zu und der Artikel heißt Dubiose Zusammenarbeit, Europäische Union und Kolumbien schließen militärische Kooperationsabkommen. Der künftige Einsatz von kolumbianischen SoldatInnen bei EU-Missionen soll Kosten sparen und für mehr praktisches Know-how sorgen. KritikerInnen fürchten eine Gefährdung der Friedensverhandlungen und eine Stärkung der für Menschenrechtsverbrechen bekannten kolumbianischen Armee. Die EU-Botschafterin in Kolumbien, Maria Antonia van Gool, war voll des Lobes für die Streitkräfte ihres Gastlandes, als sie gemeinsam mit dem kolumbianischen Verteidigungsminister Juan Carlos Pinzón im August ein Abkommen über die Beteiligung Kolumbiens an Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union unterzeichnete. Der geplante Einsatz kolumbianischer SoldatInnen im Rahmen ziviler und militärischer EU-Missionen in Drittländern sei ein bedeutender Fortschritt für die gegenseitige Zusammenarbeit. Kolumbien verfügt über für die EU nützliche Erfahrung in der Aufstandsbekämpfung, dem Kampf gegen Drogen und den Terrorismus, sagte die Niederländerin. Mit dem Abkommen sichert sich die Europäische Union die Dienste einer der praxiserfahrensten und zugleich umstrittensten Armeen der westlichen Hemisphäre. Seit vielen Jahren ist bekannt, dass Angehörige der hochgerüsteten kolumbianischen Streitkräfte unter dem Deckmantel der Aufstandsbekämpfung nachweislich eine ganze Reihe von schweren Menschenrechtsverletzungen begangen haben. In mehreren Fällen wurden Militärs und sogar hochrangige Generäle von der kolumbianischen Justiz und dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, CIDH, deshalb verurteilt. Allzu oft aber blieben die Verbrechen ungesühnt. International bekannt wurde in den vergangenen Jahren aber vor allem die verbreitete Praxis der sogenannten Falsus Positivus. Um Prämien zu erhalten, töteten SoldatInnen unschuldige ZivilistInnen, steckten sie in eine Uniform und präsentierten sie als im Kampf getötete GuerillakämpferInnen. MenschenrechtlerInnen beklagen seit Jahren, dass die Taten nicht ausreichend bestraft wurden. Zuletzt hatte die kolumbianische Armee damit Schlagzeilen gemacht, dass der Militärgeheimdienst die Kommunikationskanäle der Verhandlungsführung in Havanna und zahlreicher PolitikerInnen angezapft hatte. Alirio Uribe kann die geplante Zusammenarbeit der EU mit den kolumbianischen Militärs nicht verstehen. Der heutige Kongressabgeordnete der Linkspartei Polo Democratico arbeitete viele Jahre für das Anwaltskollektiv José Alvear Restrepo, das zahlreiche von den Militärs begangenen Menschenrechtsverbrechen vor den CIDH gebracht hat. Es könnten trotz einem Ende des bewaffneten Konflikts in unserem Land weiterhin kolumbianische Soldaten sterben, sagte er den Lateinamerika-Nachrichten. Das Abkommen ist nicht mit den Friedensbemühungen in Kolumbien vereinbar. Uribe ist der Ansicht, dass das Verteidigungsministerium mit dem Abkommen versuche, dem Problem des Söldnertums entgegenzuwirken. In den vergangenen Jahren haben sich tausende SoldatInnen laut Berichten kolumbianischer Medien aus dem Dienst zurückgezogen und bei privaten Sicherheitsfirmen angeheuert. Einige sollen in Afghanistan und im Irak kämpfen. Auch die Ölmonarchien am Golf und dort besonders die Vereinigten Arabischen Emirate stehen hoch im Kurs. Es winken üppige Bezahlungen und ein geringeres Sicherheitsrisiko als den zermürbenden Dschungelkämpfen mit der Guerilla. Doch will das hochgerüstete kolumbianische Militär wohl nicht nur dem Söldnertum entgegensteuern, sondern plant bereits für den Fall, dass die derzeit stattfindenden Friedensverhandlungen mit der FARC-Guerilla erfolgreich enden. Denn sollte es in Kolumbien wirklich Frieden geben, werden zukünftige Regierungen die Zahl der SoldatInnen wohl mittelfristig senken müssen. Eine große Herausforderung, denn durch die enorme personelle Aufstockung der Sicherheitskräfte seit der Jahrtausendwende, unter anderem durch die finanzielle Unterstützung der USA im Rahmen des Plan Colombia, stehen derzeit rund 500.000 SoldatInnen und PolizistInnen im Dienst für das Vaterland. So viel wie in kaum einem anderen Land Lateinamerikas. Die Europäische Union schielt vor allem auf die vergleichsweise geringen Kosten und das militärische Know-how der kolumbianischen SoldatInnen und ist damit spät dran. Unlängst schloss auch die NATO ein bei den Linksregierungen Lateinamerikas umstrittenes Kooperationsabkommen mit den KolumbianerInnen. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hatte daraufhin von einem Dolchstoß ins Herz der Völker unseres Amerikas gesprochen. Boliviens Staatsoberhaupt Evo Morales eine Dringlichkeitssitzung des UNASUR-Bündnisses gefordert. Kolumbien hingegen ficht das nicht an. Verteidigungsminister Pinzón hat laut Medienberichten bereits ebenso Kontakte nach Russland geknüpft, um die militärische Zusammenarbeit zu verstärken. Kolumbianische SoldatInnen bei EU-Missionen einzusetzen, ist finanziell günstiger und politisch einfacher, als wenn die Armeen der Mitgliedstaaten eigene Leute in großer Zahl entsenden müssen, sagt Alirio Uribe. Derzeit führt die Union Missionen in Osteuropa, Afrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten durch und arbeitet dabei auch mit mehreren Drittstaaten zusammen. Bisher stellt Chile als einziges Land in Lateinamerika der EU SoldatInnen zur Verfügung. Bei welchen Operationen und ab wann die kolumbianischen SoldatInnen für die EU eingesetzt werden sollen, ist allerdings noch nicht bekannt. KritikerInnen befürchten zudem, dass Kolumbien durch die Kooperation Zugriff auf zusätzliche Rüstungsgüter erhalten könnte. Substanzielle Änderungen des Abkommens oder gar eine Verhinderung des Inkrafttretens sind derzeit kaum zu erwarten. Das Abkommen fällt unter die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, ein Bereich, der laut des Vertrags von Lissabon weder eine Beteiligung des Europäischen Parlaments noch der nationalen Legislativorgane vorsieht. In Kolumbien ist das Prozedere zumindest auf dem Papier hingegen deutlich demokratischer. Hier muss die getroffene Übereinkunft noch durch den Kongress und auch das oberste Verfassungsgericht muss ihr zustimmen. Allerdings steht die Ampel für das Abkommen derzeit in beiden Organen eher auf Grün als auf Rot. Als das Kooperationsabkommen mit der NATO vor wenigen Wochen im Unterhaus eingebracht wurde, stimmten gerade einmal 7 Abgeordnete gegen den Vertrag.